Mars lief. Ja, Mama. Du. Die Oma ist gestorben. Oma? Findest du es schlimm? Ich finde es schlimm für Opa, der ist jetzt so allein. Vielleicht kommt er eine Weile zu uns. Musst du denn nicht weinen? Im Moment nicht, nein. Vielleicht weine ich heute Nacht, wenn ich im Bett liege. Oder bei der Beerdigung. Ich weiß nicht. Vielleicht weine ich überhaupt nicht. Finde ich verrückt. Das ist doch deine Mutter. Na und? Ich weine nun mal nicht so schnell, das weißt du doch. Warum sind wir eigentlich nie zur Oma gegangen? Du hast schlechte Laune, Mama. Ach ja. Du solltest lieber ein bisschen weinen. So, meinst du? Weißt du, deine Oma war alt und krank und alte Menschen sterben, so ist das nun mal. Und, naja, ich habe sie nicht besonders gern gehabt. Wie ist denn sowas möglich, dass man seine eigene Mutter nicht gern hat? Es kommen nicht alle Kinder mit ihren Eltern gut aus, vor allem wenn sie größer werden. Ich habe versucht, meine Mutter gern zu haben. Bestimmt. Aber es ging nicht. Und Opa? Och. Kannst du Opa auch nicht gern haben? Doch, Opa habe ich sehr gern, das weißt du doch. Ja, aber Oma war natürlich immer bei ihm und da konnte man nicht so gut mit ihm sprechen. Dann bist du sicher froh, dass er tot ist. Nein. Marsli, wie kommst du denn darauf? Die Erwachsenen erschrecken immer so schnell. Die machen sich noch ganz unglücklich damit. Sechs. Hm. Nee, du hast schon einen draußen, musst du einsetzen. Nochmal. Ein, sehr gut für mich. Opa? Hm? Drei. Eins, war die Oma drei. Eigentlich lieb? Hm? Oma war ein guter Mensch. Sechs. Ein guter Mensch, aber... Naja, sie putzte sich die Seele aus Bleib, weißt du? Und zum Schluss war sie so steif wie ein Ladestock. Was ist das denn? Ich bin dran, ne? Ladestock, das ist so ein Ding, eins. So steif wie ein Ladestock. Da musste ich putzen, das wollte sie so. Den ganzen Tag. Fünf. Auch wenn schönes Wetter war. Fünf. Wilhelm, rief sie dann, gehst du auch mal über die Fußleisten. Den ganzen Tag. Wilhelm, ich sehe noch Staub auf dem Kaminblech. Da habe ich auf einmal losgebrüllt. Der Staub liegt nicht auf dem Kamin, den Staub hast du im Kopf. Auweia. Ja, Mädchen, das tut Opa heute noch leid, dass er so laut gewesen ist. Zwei, eins, zwei. Denn deine Oma war ein guter Mensch. Du bist dran. Und jetzt liegt sie unter der Erde. Das heißt unter der Erde, Opa, nicht die. Oma liegt unter der Erde. Ja, auch gut. Bist dran. Drei. Aber dann, als sie mit dem Sarg kam, da habe ich aber auch gut aufgepasst, Marslief. Erst Staub wischen, habe ich gesagt. Auch in den Ecken. Ich lass mich doch nicht für dumm verkaufen mit einem staubigen Sarg. Und gerade bei die Oma. Der, das heißt bei der Oma. Ach gut. Das war das Letzte, was ich für ihr tun konnte, nicht? Vier. Dieser Opa. Vier. Sagt er ihr statt sie. Der lernt das nie. Bist dran. Oh, eine Sechse. Sechs. Komm ich raus? Das könnte eins. Ja. Ganz normal. Drei, vier, sechs. Nochmal. Drei. Opa. Ja, zwei. Drei. Was war denn nun mit Oma? Hm? War sie lieb oder nicht? Lieb? Nee, Mädchen. Vier. Lieb war sie nicht. Vier. Hast du mich rausgeschossen? Nein. 3. Welchen nehme ich denn? Hallo, Maslief. Hallo, Opa. Was machst du denn? Oh, ich guck raus. Das sehe ich. Warum tust du das? Ich konnte nicht schlafen. Überhaupt nicht? Oh. Die ganze Nacht nicht? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht habe ich doch ein bisschen geschlafen. Aber als ich aufstand, war es noch gar nicht richtig hell. Warum konntest du denn nicht schlafen? Ich war traurig. Hast du geweint? Mhm. Weil du allein warst? Ja. Weißt du, was du dann tun musst? Hm? Dann musst du Licht machen und dann rufst du Mama. Ach, das ist lächerlich. Dazu bin ich zu alt. Hm. Opa hat recht. Wenn man alt ist, kann man nicht mehr nach Mama rufen. Wenn du ein bisschen rückst, kann ich mit rausgucken. So. Die Welt ist rund. Mhm. Ja, da habe ich auch schon von gehört. Früher dachten die Menschen, die Erde wäre platt, sodass man über den Rand runterfahren könnte. Verrückt, nicht? Och. Die Menschen waren früher ganz dumm. Besonders die Frauen. Die Frauen? Naja, die haben einfach alles gemacht, was ihre Männer gesagt haben, sagt Mama. Hast du das nicht gewusst? Nee. Ach, das war sicher ganz früher, als die Erde noch platt war. Hm? Ach, Opa, die Erde ist noch nie platt gewesen. Bist du noch traurig? Nee, Mädchen. Du machst mich sogar richtig froh. Weißt du das? Wirklich wahr? Wirklich wahr. Junge, Junge, wo Oma doch gerade erst tot ist. Weißt du, was ich gut finde? Nee, was? Dass ich später nicht gehorsam werde. Ja, das finde ich auch gut. Du, Mama? Ja? Bleibt Opa für immer bei uns? Opa bleibt so lange er will. Opa will bestimmt nicht mehr nach Hause. Hm. Ja, es sind doch noch genug Bücher hier, die er lesen kann. 1, 2, 3. Vielleicht lasse ich mir ein Bad stehen. Oh ja, das musst du tun. Das wird dir bestimmt gut stehen. Hm? Warum sagt er denn jetzt sowas? Kann ich gleich mit anfangen, wenn ich wieder zu Hause bin. Zu Hause? Hm. Du gehst doch nicht mehr nach Hause. Du bleibst doch hier. Nee, Mädchen. 4. Ich will ja nicht mit Stoppeln rumlaufen. 4. Es sieht am Anfang nicht besonders gut aus. Ich hab gedacht, du findest es zu Hause nicht mehr so schön. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Wird ja ziemlich leer sein. Du hast von hier noch da. Meine Oma. Oh, das darf ich nicht, ja. Nein. Aber die Apfelbäume stehen noch und die Birnbäume. Die hat mein Vater gepflanzt, als ich noch ein kleiner Junge war. Da bin ich zu Hause. Mhm. Du, Maslief, ich habe einen Plan. Was denn für ein Plan? Komm doch mal mit zu mir. Du kannst in der nächsten Woche bei mir wohnen. Oh ja, Otto, das musst du machen. Du hast doch jetzt Ferien. Ja. Ja, was soll ich denn machen, wenn Opa traurig wird in dem leeren Haus? Ja, du musst ja nicht. Doch, doch, ich möchte sehr gerne. Früher, da pfiffen die Züge und da kam eine Menge Dampf raus. Das waren schöne Zeiten, Maslief. Damals, als Oma und ich gerade geheiratet hatten, fuhren wir mit dem Zug nach Brüssel. Das liegt in Belgien, Mädchen. Ja, das vergisst der Mensch nicht so schnell. So eine lange Reise. Nee? Also wirklich, Sie war so hübsch. Also komm doch jetzt, lass uns weitergehen. Ja. Und sie wollte alles sehen, die ganze Stadt kreuz und quer. Auch meinetwegen wäre das nicht nötig gewesen, aber ich fand's schön. Sie strahlte den ganzen Tag lang. Und wenn sie fröhlich war, dann war ich's auch. So ist das, wenn man jemanden lieb hat. Ja, es waren schöne Zeiten. Hast du Oma denn damals lieb gefunden? Lieb. Das ist nicht das richtige Wort, glaube ich. Weißt du, wenn wir 20 Kilometer gelaufen waren, dann wollte sie noch mal 20 Kilometer. Ja, und ich war mehr von der ruhigeren Sorte. Morgen ist auch noch ein Tag und so, nicht? Nur das Männchenpiss, das wollte sie nicht sehen. Warum denn nicht? Ach, das ist bloß was für Touristen, hat sie gesagt. Sie war kein Tourist, das stimmte schon. Mehr so eine Art Forschungsreisender. Forschungsreisender? Meine Oma war ein Forschungsreisender. Ich habe Angst, Maslief. Jetzt muss ich mich richtig zusammenreißen. Es steht eigentlich ganz schön da, das Haus, was? Mit den Bäumen. Ja, gehen wir weiter. Ja, Mädchen. Machen wir. Ich möchte in den Garten sehen. Ja, das ist eine gute Idee, Maslief. Erst in den Garten. Hast du noch Angst? Ich habe niemals Angst. Erwachsene dürfen keine Angst haben. Aber vorhin hast du doch gesagt... Hab ich gesagt, dass ich Angst habe? Also wirklich, du kannst ja fantasieren, hör mal. Du machst dich über mich lustig. Es tut mir leid, ich tue es nicht wieder. Guck mal, das hier, das ist der älteste Baum. Der war schon groß, als ich noch ein kleiner Junge war. Da hängen ja Pflaumen dran. Das sind Äpfel, aber die sind noch nicht reif. Ja, wenn du hier geboren bist und du kennst jeden einzelnen Baum, dann fällt es dir schwer, wegzugehen. Das brauchst du doch auch nicht. Du kannst doch hier bleiben, wie immer. Ja. Deine Oma, die wollte lieber in der Stadt wohnen. Sie wollte viel lernen und viel sehen, verstehst du? Aber ich war jung und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, wozu willst du lernen? Wir sind verheiratet, wir haben ein Haus und ich habe Arbeit. Das habe ich gesagt. Ich hab's einfach nicht verstanden. Was nicht verstanden? Dass es nicht gut für sie war, in einem Dorf zu wohnen und zu Hause zu sitzen. Musst du dir mal vorstellen, ein Forschungsreisender, der immer zu Hause bleiben muss. Ja, das ist sicher nichts für einen Forschungsreisenden. Der muss zum Nordpol oder... Ich habe noch Witze drüber gemacht. Ich habe gesagt, wir machen aus dem Garten einen Urwald. Da brauchen wir nicht nach Afrika. Da musste sie lachen. Also sie musste oft lachen, weißt du, wie du. Früher. Ja. Und dann haben wir uns hier eingerichtet. Warum denn? Die wollte doch nicht. Ja, weil sie mich lieb hatte. Verstehst du? Komm, ich will dir mal was Schönes zeigen. Thank you. Wir waren ein paar Jahre verheiratet. Deine Mutter war schon auf der Welt. Und dein Onkel Wim auch. Es wurde ziemlich eng bei uns. Die Oma sagte zu mir, ich wollte, ich hätte irgendwo ein Eckchen für mich. Das hat sie gesagt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, eine Mutter ist doch sicher am liebsten bei ihren Kindern. Aber sie hat es immer wieder gesagt. Und da dachte ich, na schön, ich verstehe es zwar nicht, aber soll sie ihr Eckchen haben. Und da habe ich ja dieses Gartenhäuschen gebaut. Zum Geburtstag. Oh, hat sie sich gefreut? Gefreut? Gefreut? Sie war total durcheinander. Wie verrückt. Und was habe ich da für einen Kuss von ihr gekriegt? Nee, wirklich. Ja, und dann hat sie sich hingesetzt und gelesen. Ganz allein, ja. Ich bin nie hierher gekommen, nee. Es sollte doch ganz allein für ihr sein. Ja, naja. Sowas möchte ich auch gern haben. Ja. Weißt du was? Von jetzt ab soll es dir gehören. Mir? Ja, dir. Dir ganz allein. Morgen kommen wir her und machen es sauber. Gut? Oh, ein Gartenhäuschen, ganz für mich allein. Ja. Komm, und jetzt gehen wir ins Haus. Also ich trinke Milch, du auch? Bäh, nur Milch, bäh, nee. Sag mal, meinst du das wirklich? Mhm. Ja, Milch ist aber gut für dich. Wie heißt das? Milch? Milch muss sein. Mir kannst du schwarzen Kaffee geben, mit viel Zucker. Kaffee? Na ja mal, der ist nicht gut für Kinder. Bei Mama darf ich das. So, na ja, andere Zeiten, andere Sitten. Was? Das mal. Ja, aber ich habe noch keinen Kaffee. Willst du nicht was anderes? Dann gib mir eine Cola. Ja, Mädchen, was ist denn das wieder? Cola? Zum Frühstück? Das ist lecker, weißt du? Musst du mal probieren. Ja, bist du denn sowas möglich? Ich hab nie Cola im Haus. So ein klebriges Dreckzeug. Dreckzeug? Milch ist Dreckzeug mit Haut drauf. Brrr. Ja, also wenn du mich fragst, du hast einen Tick. Cola zum Frühstück. Ich könnte auch ein Bierchen trinken. Marschli, bist du verrückt geworden? Nee, überhaupt nicht. Ach, mach dir ein Butterbrot. Ich hab keine Lust auf Brot. So. Na ja, also. Was isst du denn morgens? Pommes. Pommes mit Mayonnaise. Pommes? Manchmal auch eine Bulette, weißt du? Eine Bulette? Bulette. Das ist die Jugend von heute. Bei. Magst du Buletten nicht gern? Ach. Hast du lieber ein kaltes Kotelett? Du noch ein Bierchen? Also nee. Also wirklich, du kannst ja ganz schön an der Nase rumführen, du. Gib mal das Brot, Opa. Ja, bitte. Nimm dir noch einen Kartoffelpuffer. Ja, ja. Wirst du groß von. Ja, ja. Hey Opa, alles wird schlechter. Alles wird weniger. Was ist das denn wieder her? Marschli, du hast mal bei dem Nachbarn gelauscht, ne? Ja, ja. Und auch die Kartoffeln werden weniger. Und das Brot auch. Ja, dann musst du nicht so schnell essen. Dein Haar wird auch weniger. Ja, ja. Aber meine Augen werden nicht schlechter. Ich sehe noch genau, wenn du mit vollem Mund sprichst. Ja, und? Mit der Höflichkeit, das wird auch immer schlechter. Fertig. Jetzt mache ich ein Theaterstück. Was machst du? Ein Theaterstück. Ich muss maßlich sein. Aber in ganz alt. Und du, ja? Du bist mein Mann, ja? Ja, ja. ja, na gut, ja. Aber du musst so ein Nörgelpeter sein, weißt du? So ein richtiger Meckerfritze. Wie der Nachbar, ja? Ja, schön. Ja, Opa? Ja, gut, mach mal. Warte, ich muss mir bloß noch einen Stock holen. So was. Richtig Quatsch machen. Was meinst du, Wilhelm? Quatsch? Du, in deinem Alter? Dass ich nicht lache. Willst du eins mit dem Stock drüber? Du sollst lachen. Deshalb gehen wir zum Spielplatz. Ach nee, was meinst du denn auf dem Spielplatz? Da willst du wohl alle Gräten brechen, was? Hörst du nur auf mit deinen ewigen Nörgeleien. Ich will auf die Schaukel. Auf die Schaukel? Auf die Schaukel! Du solltest dich mal untersuchen lassen auf die Schaukel. Die Kinder werden dich auslachen. Alte Hexe werden sie hinter dir herrufen. Das ist nicht wahr. Das habe ich noch nie getan. Was nicht? Zu jemandem alte Hexe gesagt. Ja, wir haben doch nur gespielt. Ich sollte doch den Nörgelpeter machen. Ja, du hast recht, Opa. Gut, du bist ein Nörgelpeter. Ja. Aber wenn du sowas sagst, hau ich dich mit meinem Stock auf den Kopf. Arbeit. Richtige Knochenarbeit. Das. Maslief. Was hältst du von der kleinen Teepause? Prima, Opa. Krieg ich auch einen Schluck? Ja, doch. Ich bin richtig erleichtert, dass du kein Bierchen verlangst. Ne? Bitte. Ach, komisch. Was ist komisch? Oh, mir fällt da so eine Geschichte ein. Eine Geschichte? Hm. Erzähl mal. Oh, das ist mehr so eine alte Männergeschichte, weißt du? Von früher. Macht nichts. Erzähl. Ja, also früher, da hatten wir hier im Dorf eine kleine Fabrik. Fast alle Männer haben da gearbeitet. Ich auch. Na und da. Dann gibst du natürlich einen Chef. Ne? Klar, ja. Naja, und mein Chef, das war so ein ziemlich kleines Männchen. Der konnte mich nicht leiden. Und ich weiß auch, warum es lief. Ja, ich weiß warum. Warum denn? Na, wegen Marie, nicht wahr? Wegen deiner Oma. Wieso denn? Ja, siehst du, die Marie, das war eine Erscheinung. Ganz toll, verstehst du? Hm. Schlank wie eine Tanne, Gesicht wie ein Engel. Und, also sie fiel auf, nicht? Und ich war ja schließlich nur ein ganz gewöhnlicher Mann. Bin ich übrigens immer noch. Weiter. Ja. Also mein Chef, der konnte das nicht vertragen, der war eifersüchtig. Richtig eifersüchtig. Und weißt du, was der machte? Was? Er schikanierte mich. Ja. Weiter, Opa. Nicht immer aufhören. Naja, also das ging so. Er rief mich zu sich in sein Büro. Und dann sagte er, setz dich. Und dann sagte ich, danke, Herr Hahnemann, ich stehe lieber. Ich kannte das, weißt du. Wenn ich mich hinsetzte, dann war er viel größer als ich, verstehst du? Mhm. Aber wenn ich stehen blieb, dann musste er zu mir aufsehen. Ne? Also blieb ich schön stehen. Ne? Hätte ich auch gemacht. Das hast du dir gut ausgedacht. Ja, nicht? Und dann? Naja, und dann fing er an zu schimpfen. Ich tauchte nichts und ich täte meine Arbeit schlecht und so weiter und so weiter. So eine Gemeinheit. Ja, das war's. Aber auf einmal, von einem Tag auf den anderen, war das vorbei. Ganz komisch war das. Der wurde so freundlich. Warum denn? Ja. Naja, jetzt kann ich es dir ja ruhig erzählen. Damals habe ich mich deswegen geschämt und meine Kollegen haben mich ganz schön damit aufgezogen. Wieso? Naja, ein paar Tage später gab es irgendeinen kleinen Streit mit den Kollegen. Und da sagt doch einer, mit Willem darfst du keinen Streit anfangen, der schickt seine Frau auf dich los. Also ich spring auf, pack mir den Kerl und brülle, was sagst du da? Was ist mit meiner Frau? Och, nix, sagt er, nix. Ja, kann man sich ja denken. Und die anderen, die grinsen alle verlegen. Ja, und dann habe ich das so Stück für Stück rausgekriegt, die ganze Geschichte. Ach Mann, Opa, Walter, du hörst ja immer ja, wieder Geduld, auf. Geduld, Mädchen. Siehst du, ich habe immer alles zu Hause erzählt. Also der Marie natürlich, deiner Oma. Auch die Sache mit meinem Chef und wie der mich ärgert. Na, und das hat sie wütend gemacht. Da hat sie eines Tages ihr bestes Kleid angezogen und den schönsten Hut aufgesetzt und ist einfach hingegangen zu meinem Chef. Mitten in der Arbeitszeit. Und da ist sie ganz gehörig mit ihm umgesprungen. Denn der Mann war von da an zahm wie ein Lämmchen. Junge, das war aber toll von ihr. Ja, Maßlieb, das war es wirklich. Aber jetzt kommt das Verrückteste. Das habe ich noch keinem erzählt. Wenn du meinst, ich wäre jetzt stolz auf sie gewesen. Nee, Mädchen. Wütend war ich. Die Türen habe ich geschlagen und angeschrien. Habe ich sie. Kannst du das verstehen? Nee, das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Heute verstehe ich das überhaupt nicht mehr. Denn jetzt, als alter Mann, jetzt weiß ich erst, warum die so eifersüchtig auf mich war. Weil deine Oma so eine Frau war. So eine Frau. So eine Frau. Darum. Weißt du, warum Oma dich geheiratet hat? Warum sie mich geheiratet hat? Hm? Ja, weiß nicht. Aber ich? Ach, ja? Du bist ein Lieber, deshalb. Ja, ja. Das muss es wohl gewesen sein. Ich nehme später auch einen Mann, wenn er lieb ist. Mhm. Was hat man sonst noch groß davon? Gar nichts, da hast du ganz recht, aber nur lieb. Und sonst nichts? Hm. Ist das denn genug? Hm? Naja, mir fällt nichts anderes ein. Was soll er denn noch mehr sein? Ja, weiß ich auch nicht. Gescheit vielleicht, hm? Na, das ist doch klar, Opa. Ich heirate doch keinen Dummkopf. Das ist immer dasselbe. Mitten in einem guten Gespräch. Geht's Mama, euch? Mama! Oh, hoi, was, lief? Na, lass dich mal richtig anschauen. Ich hab ja ganz vergessen, wie du aussiehst, ne? Du weißt doch, wie eine Tomate mit Augen. Ja, ich bin gekommen, dich abzuholen. Morgen fahren wir wieder nach Hause. Oh, mir wird das langsam langweilig, so allein. Mir wird ganz elend. Elend? Ja, elend. Und wie geht's dir? Oh, bisschen eingerostet, sonst kann ich sagen. Eingerostet? Ja, so ist es. Das kannst du nicht verstehen, da bist du noch zu jung. Nein. Opa macht Witze. Mhm. Komm, wir gehen uns das Gartenhaus an. Was soll ich denn im Gartenhaus? Na, und Omas Gartenhaus, das ich bekommen habe. Komm, wir haben es sauber gemacht. Das war ganz schmutzig. Komm doch. Oh, ich habe jetzt keine Lust. Bitte, komm doch. Also gut. Ja, geht nur. Ich mache inzwischen Kaffee. Was denn? Guck mal, siehst du da was Besonderes? Wo? Nee. Und nur einen alten Tisch, sonst nichts. Du musst genau hingucken, auf die Tischplatte. Da sind Kratzer drauf. Komisch. Ganz tiefe Rillen. Und auch ganz lange. Von oben bis unten hin. Ja. Sollen wir nicht wieder nach draußen gehen? Die Kratzer sind mit einem Messer gemacht. Ich hab's mit dem Fingernagel probiert. Aber das Holz ist viel zu hart. Verrückt, nicht? Ja. Du, vielleicht waren die Kratzer schon vorher drin und dann... Nee, weißt du, Opa hat den Tisch doch selbst gemacht. Ah ja. Warum bist du denn so nervös? Bin ich nervös? Ach, du weißt, mir wird irgendwie komisch hier drin. Komisch? Ja. Die Tür ist doch offen. Ich hab dir einen Brief geschrieben. Ja. Ja, du hast gefragt, warum Oma und ich Streit gekriegt haben. Aber das ist so nicht so einfach zu beantworten. Ich war natürlich eigensinnig, ja, aber Oma auch. Ich weiß, was die Kratzer bedeuten. Ich konnte sie schon fast nicht mehr ausstehen. Sie hielt nichts von meinen Kleidern, nichts von meinen Freunden. Sie fand eigentlich überhaupt nichts gut an mir. Als ich studieren wollte, ja, da durfte ich mir noch nicht mal ein Zimmer in der Stadt nehmen. Du bist noch ein Kind, hat sie gesagt. Das gibt es nicht. Ich bin doch gegangen. Und ich bin nie wieder hierher zurückgekommen. Ja, doch, doch. Aber viel später mit dir. Aber ganz, ganz selten auch. Das ging ja auch schief. Sie fand, dass ich dich nicht richtig erziehe. Zu frei, hat sie gesagt. Es gibt nur Ärger später. Ach, beim letzten Mal warst du noch ganz klein. Da saß sie schon lange steif in ihrem Sessel. Sie sagte schon fast gar nichts mehr. Und wenn Opa und ich versuchten, ein bisschen Spaß zu machen, dann hustete sie kurz. Dann war Opa sofort still. Es war nicht auszuhalten. Wenn ich daran denke, wird mir wieder ganz anders. Da kannst du alle Türen auf einmal aufmachen. Das hilft nichts. Quer durch die Kratzer hat sie einen kleinen Kreis gezeichnet. Mit Bleistift. Das ist ein Gesicht, guck mal. Da sind die Augen. Da habe ich gemerkt, was die Kratzer bedeuten. Was denn? Die Kratzer, das sind Gitterstäbe. Und das Gesicht, das ist Oma. Weißt du, Mama, Omas Bücher, die im Gartenhaus, die sind schon fast alle kaputt. Sag mal, warum habt ihr die Bücher eigentlich nie weggeräumt? Tja, das ist sonderbar. Deine Mutter wollte das nicht. Die sollten im Gartenhaus bleiben. Merkwürdig. Also, ich habe Mutter niemals lesen gesehen. Ja, das stimmt. Das kam ganz plötzlich, von einem Tag auf den anderen. Da war es vorbei, da rührte sie kein Buch mehr an. Kam auch nie mehr ins Gartenhaus. Außen vorbei. Schluss. Und von dem Tag an fing sie an zu putzen. Zu schrubben, Staub zu wischen. Oh, oh. Sie putzte, bis alles auf dem Kopf stand, wenn man nicht aufpasste. Ja, so kenne ich Mutter. Oh, das ging den ganzen Tag. Ja, den ganzen Tag. Wie ein Maschinchen. Aber warum ist sie denn auf einmal so geworden? So wie ein Maschinchen. Erzähl doch. Naja. Am Anfang fand ich es sogar richtig. Ich dachte, aha, jetzt kriegt sie endlich Spaß dran am Haushalt. Sie hat dabei gesungen, sie war ganz fröhlich. Ach, also an sowas kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja, natürlich nicht, denn später war sie still. Und ihr Gesicht wurde so starr, ne? Ja. Sag ruhig mies. Mies. Nimm's mir nicht übel. Naja, vielleicht hat sie recht, Marslief. Vielleicht guckte sie wirklich ein bisschen sauer. Aber warum wurde sie sauer? Tja, wie soll ich dir das erklären? Sie wollte einfach alles besser machen als andere Leute, verstehst du? Unsere Kleider zum Beispiel mussten immer noch sauberer sein als die Sachen der Nachbarskinder. Und unsere Fenster noch blanker. Sie konnte einen schon richtig nervös machen. Oh. Aber warum? Erst hat sie lieber gelesen im Gartenhaus und dann plötzlich nicht mehr. Wie kann denn sowas passieren? Dann fing sie an zu putzen, dann fing sie an ein saures Gesicht zu machen. Das will ich wissen. Warum hat sie das gemacht? Ja, aber um Gottes Willen, warum bist du denn so wütend? Sie sagen es nicht. Sie wollen es nicht sagen. Aber ich krieg's schon raus. Ich will ja nur, dass ihr mehr von Oma erzählt. Ihr sollt nicht immer aufhören. Ja, was ist da groß zu erzählen? Eine Menge. Eine ganze Menge. Da hat sie wirklich recht. Hm? Kannst du dich noch erinnern, wie eines Tages Wims Lehrerin zu Besuch kam? Sie hatte ihm am Tag vorher einen Brief mitgegeben, ob sie kommen könnte. War schön, sie konnte. Ja, und dann, da war sie dann, nicht? Ich fand sie ganz nett, aber deine Mutter nicht. Das konnte man sofort sehen. Dann kriegte sie immer sowas, weißt du? Ja. Mir brach der Schweiß aus, wirklich. Dann wurde sie höflich. Mhm. Junge, wurde sie höflich. Schrecklich war das. Oh ja. Naja. Boah. Das kann ich mir vorstellen. Ob die Dame ein Tätzchen Tee möchte, wie es denn mit ihrer Gesundheit stünde? So ging das weiter. Ja. Meine Dame, sagte deine Mutter, verstehst du? Und dabei wusste sie ganz genau, dass die Lehrerin nicht nur gekommen ist, um sie zu besuchen. Die wollte was Unangenehmes berichten. Über Wim. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin zu Besuch kam, dann war da irgendwas Peinliches im Busch. Oh ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Das ist halt auch noch so. Ja, gut. Die Lehrerin trinkt also Tee, nicht wahr? Und rutscht auf dem Stuhl hin und her. Das zog sich hin. Aber dann kam es raus. Er gebraucht solche Wörter, sagt die Lehrerin. So. Aha, sagt deine Mutter. Was für Wörter? Na ja, sagt die Lehrerin, kriegt einen knallroten Kopf. Na ja, sagt sie, er sagt hässliche Wörter. Nein, wirklich, sagt deine Mutter. Was denn für welche? Können Sie mir nicht ein paar nennen? aber gnädige Frau, ruft die Lehrerin, Sie wissen doch sicher so ungefähr, was für eine Art von Wörtern ich meine. Nein, sagt deine Mutter, da fällt mir gar nichts ein. Ich kenne keine schlechten Wörter, glaub ich. Ja. Die Lehrerin zieht eine beleidigte Schnute. Gnädige Frau, sagt sie, ich glaube, Sie setzen sich nicht ernsthaft mit diesem Problem auseinander. Nein, sagt deine Mutter. Eiskalt, sagt sie das nicht. Ich finde, es ist ein lächerliches Problem. Noch ein Tässchen Tee gefällig? Da hättet ihr mal sehen müssen, wie das Fräulein guckte. Die wusste nicht mehr, wo sie dran war. Aber, gnädige Frau, ruft sie, regen Sie sich nicht auf, sagt deine Mutter, gelassen. Gnädige Frau, sagt das Fräulein beharrlich, wenn Sie nichts dagegen tun, wird Wim ein schlechter Junge. Oha, kaum zu glauben, aber das hat sie wirklich gesagt. Mhm. Und dann passierte es. Deine Mutter steht auf, sie stellt sich dicht vor die Lehrerin hin und sagt langsam und deutlich, Wim, ein schlechter Junge? Ach, Scheiße. Wenn nichts Besonderes los ist, dann soll man wenigstens gut essen, pflegte meine Mutter zu sagen. Also, was essen wir heute Abend? Weißt du, was lecker ist? Windbeutel. Wie meinst du das? Als Abendessen? Ja, Windbeutel mit Sahne. Und einen sauren Hering dazu, hast? Naja, macht nur eure Witze. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das hat Mutter immer gesagt. Das sagst du auch. Ja, es ist auch richtig. Und wenn man was nicht essen wollte, dann kriegte man es am nächsten Tag wieder. So lange, bis man es aufgegessen hatte. Oh, Spinat zum Beispiel. Ach, sie hat's doch gut gemeint. Ja, sicher. Aber ich war hartnäckig, weißt du. Ich konnte es 3 Tage lang stehen lassen. Tja, und dann schläft sie die ganze Nacht nicht. Hm. Wer? Mama? Och, deine Mutter schlief wie ein Murmeltier. Oma! Die war unruhig. Die dachte, ein Kind kann keinen Tag ohne warmes Essen auskommen. Na, ihre eigene Schuld. Ja. Oder darf ich sowas nicht sagen? Och, so ein Unsinn. Natürlich darfst du ganz sagen, was du willst. Ich meine, was hilft's? Also, was essen wir heute Abend? Warum war Oma denn so streng, Opa? Tja, warum? Das war früher so. Die Menschen sind heute anders. Früher dachten sie, man müsste mit den Kindern ganz streng sein. Auch wenn man dann hinterher nicht schlafen konnte. So war das nun mal. Oma wollte ihr Bestes tun. Und da war sie eben streng. Aber schön fand sie das auch nicht. Naja. Da reden wir von was anderem. Na, von Windbeutel zum Beispiel. Ja, ich habe was Ausländisches gekocht. Ach so, was denn? Wie heißt das noch, dieses Bindfadenzeug? Spaghetti, ja? Ja. Warte, ich helfe dir. Mama, weißt du, was ich tue? Na? Ich tue niemals mein Bestes. Mama? Hm? Oma war unglücklich, nicht? Ja, das glaube ich auch. Ist das Opa schuld? Nein, bestimmt nicht. Ja, darum verstehe ich sie auch nicht. Hui. Tja. Du, ich glaube, das begreift niemand. Ich finde es so schade, dass sie tot ist. Wenn sie aber, wenn sie vielleicht von Opa weggegangen wäre, ob sie dann glücklich geworden wäre? Hui. Ach, weißt du, Maslief, glücklich sein ist nicht so einfach. Nein? Nee. Du musst wissen, was du willst. Oma wollte Abenteuer erleben, aber sie wollte auch bei Opa bleiben. Und auch Kinder haben. Das geht nicht alles zusammen. Man muss sich schon irgendwie entscheiden. Hier, möchtest du ein Stück Apfel? Ah ja, danke. Oh, warum ist denn mein Schatten so lang? Ah, weil die Sonne so tief steht. Ach so. Mama? Hm? Bin ich eigentlich Oma ähnlich? Ein bisschen schon. Du bist auch eigensinnig, genau wie ich. Aber du bist viel schmusiger als Oma. Schmusiger? Ja. Oma schmuste nie mit uns, weißt du. Aber das macht eine Menge aus, wenn ein Mensch ein bisschen schmusig ist. Ja, wirklich? Oh, bestimmt. Vielleicht. Vielleicht hätte ich es ja zeigen können, das Schmusen. So was. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, vielleicht hättest du es geschafft. So, es wird kalt. Komm, gehen wir rein. Oh. Zeit zum Schlafen gehen, komm. Wo ist denn die Pfanne? Ist das ein Liedchen? Weiß ich nicht, das singe ich nur so. Na normal, ich mach die zweite Zeile. Hilfe, wo ist denn die Pfanne? Liegt ihr in der Regentanne? Regentanne, was ist das denn? Nein, das heißt Regentonne, ich sag nur Tanne, dann reimt es sich besser. Na, jetzt musst du dir die dritte Zeile ausdenken. Na, fang doch mal an. Hilfe, wo ist denn die Pfanne? Liegt ihr in der Regentanne? Oder in der Kaffeekanne? Nee, in unserer Badewanne. Na, da ist sie ja. in der Badewanne. Was machst du denn mit der Bratpfanne in der Badewanne? Es braucht ja nicht richtig wahr zu sein. Hauptsache, man kann drüber lachen. Jetzt muss Speck in die Pfanne. Speck in die Pfanne. Hilfe, wo ist denn der Speck? Hängt er wohl am hohen Reck. Oh, da sitzt er im Versteck. Nee, er läuft gerade um die Ecke. Um welche Ecke denn? Der Speck läuft um die Ecke. Ach, jetzt den Teig rein. Dann in den Schöpflöffel und dann hinein damit. Wo ist denn das Omelett? Schwimmt das nicht im heißen Fett? Ist es schwarz wie ein Brikett? Nein, es liegt schon längst im Bett. Ein Omelett im Bett ist schwarz wie ein Brikett. Mit dir kann man prima lachen, Opa. Ja, weiß ich, Mädchen, nicht. Ich bin der Sonnenschein im Haus. Immer gewesen. Warum macht er denn jetzt so ein Gesicht? Aus diesen Erwachsenen soll einer klug werden. Na, was macht er denn da? Das siehst du doch. Hm? Pfannkuchen backen. Und der erste ist gerade fertig. Dann setzt euch hin und fangt an zu essen. Lecker. Kalt schmecken sie scheußlich. So. So, komm. Wo ist jetzt der nächste Spaß? Liegt er nicht im... Im grünen Gras. Nein, der schwimmt im Tintenfass. Dass ich hier auf dem Deich gegangen bin. Das ist mein Land. Ich habe hier so viel erlebt, damals, als ich noch ein Kind war. Und dann später, als Mann. Da ist natürlich viel verschwunden. Ne? Bäume sind gefällt, Seen ausgetrocknet. Aber ich kann mich noch an alle Abenteuer erinnern. Auch wenn da jetzt schon Asphalt drüber liegt. Was denn für Abenteuer? Och, keine großen Abenteuer, weißt du. Eigentlich mehr so Kleinigkeiten. Zu klein, um sie zu erzählen. Oh. Bist du jetzt enttäuscht? Hm? Ach nee. Doch, du bist enttäuscht. Du denkst, der Opa, der ist schon so alt, der hat bestimmt eine Menge erlebt. Ja, das ist wohl auch so. Aber das sind keine großartigen Geschichten. Erzähl doch. Na gut. Ich erzähl dir die spannendste Geschichte, die ich habe. Au ja. Also pass auf. Dieser Weg, auf dem wir hier sind, ne, das ist eigentlich so eine Art kleiner Damm, siehst du? Hm? Der ist höher als das übrige Land. Man kann auch nicht abbiegen. Nicht nach links und nicht nach rechts. Ne? Und früher, da musste ich mit dem Fahrrad über diesen kleinen Deich fahren, zur Berufsschule. Du, das war ein langer Weg. Ich musste früh aufstehen, sonst kam ich nicht rechtzeitig hin. Eines Morgens nun war dichter Nebel. Man konnte nur so 20, 30 Meter weit sehen, weiter nicht. Ich fahr über den Deich und plötzlich steht eine Kuh vor mir. Ach. Mitten auf dem Weg. Naja, war natürlich nicht bange vor so einem Tier, ne? Also brüll ich sie an. Und? Na, sie läuft weg. Die Kuh läuft weg? Ja, sie läuft vor meinem Fahrrad her. Sie konnte ja nicht abbiegen, ne? Sie konnte ja immer nur geradeaus. Und das ging so weiter, kilometerweit. Aber auf einmal hatte die Kuh genug. Sie bleibt stehen, dreht sich um und kommt mir entgegen. Mit gesenktem Kopf und mit dampfenden Nasenlöchern. Und da merke ich auf einmal, was los ist. Das ist keine Kuh. Das ist ein Stier. Oh mein, oh mein. Ja, ich bremse, spring vom Rad und... Mach Kehr zurück, nichts wie weg von dem Tier. Klar. Ja, dann bin ich nach einem riesen Umweg Stunden später in die Schule angekommen, kannst du ja denken. Ja, aber das ist doch ein richtiges Abenteuer, finde ich. Ach ja, ja. So, das ist schön, ja. Also du findest das, ne? Ja, sowas ist doch spannend. Ja, ja, ja. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Ach. Ja. Sieh mal, das war so. Ich musste natürlich in der Schule erzählen, warum ich so spät dran war. Nicht? Also erzähle ich von dem Stier. Aber unser Nachbarsjunge, der ging auch zur Berufsschule. Aber mit dem fuhr ich nie, der war mal zu langweilig. Also dieser Nachbarsjunge, der kam auch zu spät zur Schule. Und was erzählt der? Der sagt, da war eine Kuh auf dem Deich und die habe ich erst noch zum Bauern gebracht. So, sagt der Lehrer, das war dann sicher dein Stier, Wilhelm. Und die ganze Klasse lacht. Ich habe mich natürlich geschämt. Oh, ich verstehe das noch nicht ganz. Hm? War es denn nun ein Stier oder eine Kuh? Ja, also, für mich war es ein Stier. Du, Opa? Hm? Weißt du, ich finde es schade, dass Oma tot ist. Ich auch. Ich hätte sie eine Menge fragen können. Was denn zum Beispiel? Naja, warum und so. Und wenn man groß ist, was man dann tun muss. Und, ja. Das sind gute Fragen. Aber ich weiß nicht, ob Oma eine Antwort gewusst hätte. Omas und Opas, das sind ganz alte Kinder. Mehr nicht. Die wissen auch nicht so viel, verstehst du? Warum werden die Menschen denn überhaupt so alt? Tja, um klug zu werden, vielleicht. Klug? Was ist klug? Klug, tja. Klug ist, glaube ich, wenn man weiß, dass man ein altes Kind ist. Dafür muss man alt werden? Ja, das klingt ziemlich komisch, aber du musst den Witz verstehen, der da drin sitzt. Verstehe ich nicht. Ja, das kann ich mir denken. Dafür muss man eben erst richtig alt werden, ne? Ich bleib noch ein bisschen Kind. Da hast du recht. Gut, dass ihr da seid. Das hilft mir, wenn ich von Marie spreche. Vielleicht komme ich dann besser dagegen an morgen, wenn ihr weg seid. Ach, ich weiß nicht. Du solltest dich lieber etwas ablenken. Ach, das tue ich schon, da brauchst du keine Bange haben. Ja, ich werde nach allerhand anfangen. Du könntest vielleicht nach Brüssel fahren. Ja, das ist eine gute Idee, Mädchen. Na, wisst ihr, ich möchte so gern noch was erzählen. Das geht mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Manches kann der Mensch nicht mit sich allein abmachen. Dann muss er es an irgendjemand anderen loswerden, versteht ihr? Mhm. Erzähl nur ein paar. Tja. Er sieht mal, für mich war das hier alles ganz einfach. Ich habe mir gedacht, wenn du dein Brot verdienst, wenn du ein Dach im Kopf hast und hast eine gute Frau geheiratet, dann ist alles in Ordnung. Tja, so denkt der Mensch. Naja, ich konnte kein Bauer werden wie mein Vater, aber das hat mir nicht mehr viel ausgemacht. Ich ging also in die Fabrik, auch gut. Und in meiner freien Zeit in den Garten. Hühner und Schweine habe ich auch gehalten. Was will der Mensch mehr? Marie und ich, wir sind uns hier erst ziemlich spät begegnet. Na, vielleicht hat es auch daran gelegen, wer will das wissen. Sie war 30 und ich 34. Sie hatte 12 Jahre ihre kranke Mutter versorgt. Und als sie tot war, hat sie mich geheiratet. Sie hat mir allerhand Geschichten erzählt. Schöne Geschichten. Ach ja. Aber ich habe das alles nie so richtig begriffen. Aber das habe ich erst gegen Ende gemerkt, als sie im Sterben lag. Wir haben nie viel miteinander geredet. Vor allem in den letzten Jahren nicht mehr. Rheumatismus, wisst ihr, das sind Schmerzen. Das hat sie alles ganz für sich allein durchgestanden, ohne einen Ton. Und als sie starb, habe ich euch nicht kommen lassen. Ich fand, das war mehr eine Sache zwischen mir und Marie. Sie war ziemlich ruhig. Sie lag im Bett, starrte zur Decke. Und ich saß neben ihr, den ganzen Tag. Ich sah sie an. Ich wusste kaum was zu sagen. Aber am allerletzten Tag konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich habe gesagt, Marie, es tut mir so leid. Sie hat mich angesehen. Ganz lange. Ich dachte schon, es käme keine Antwort mehr. Und dann hat sie gesagt, still, mein Junge. Sie hat ihre Hand auf meine gelegt und danach haben wir nichts mehr gesagt.